Niemandsland. Ein Programm nicht nur in deutscher Sprache. Kontrabanda FM 91,4. Es ist wieder Samstag. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen schönen guten Morgen. Hier sind wir wieder von 10 bis 12, direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real mit Niemandsland. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten wie immer aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Bienvenidas und bienvenidos. Es ist Samstag, der 12. Dezember 2015. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 317 7366. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie, wie immer, Detlef Jeskals. Und abgestellt, der Chef an die Wand und erschießen, brüllt der Terrorist. Ich liebe dich, der Charmeur. Und so nach zwei, drei Stunden sind sie alle krank, geschafft und hundemüde. Ende ohne Beifall, Schluss ohne Dank, der Vorhang fällt. Platz, es wird Platz gemacht. Platz da für die wirkliche Welt. Soweit die Nachtvorstellung der Verrückten, das irre Spätprogramm der Komödianten und Entzückten. Die Tänzer ziehen ihre Garderobe an, die haben den Schritt in die Realität verpasst. Beim Rettungsring dicht daneben gefasst. Akkord ohne Grundton, Flugzeug ohne Räder. Niemandslandgeschichte. Mein Katalonien. Der Sieg des Frankofaschismus im Spanischen Bürgerkrieg im Jahre 1939 hatte das Ende der Autonomie bedeutet, die die Spanische Republik dem Volk der Katalanen zugestanden hatte. Heute gibt es etwa 8 Millionen Menschen mit katalanischer Muttersprache, die an der Westküste des Mittelmeeres von Südfrankreich, Perpignan, bis Südspanien, Alacant, auf einem geografisch deutlich vom kastilischen Hochland abgetrennten Gebiet wohnen. Einem Gebiet, das so groß ist wie die Schweiz und Belgien zusammen. Es hat sich seit dem frühen Mittelalter eigenständig entwickelt, wurde aber am Anfang des 18. Jahrhunderts von Spanien, ein kleines Stück, schon 50 Jahre zuvor von Frankreich, annektiert. Dennoch hat das katalanische Gebiet seine Sprache, außer in kleinen Oberschichten, und seine Volkskultur durchgehend bewahrt. Die bürgerlichen Intellektuellen fanden Mitte des 19. Jahrhunderts verstärkt zu dieser Kultur zurück. Und seit Beginn des 20. Jahrhunderts gab es über längere Perioden eine ausgeprägte katalanische Autonomie. Sie fand 1932 ihren Höhepunkt in der Wiedererlangung der Generalitat de Catalunya, der nach dem Spanischen Erbfolgekrieg 1714 vom bourbonischen Zentralismus abgeschafften katalanischen Regierung. Bis 1939 war das Katalanische neben dem Spanischen offizielle Sprache. Es gab 23 katalanische Tageszeitungen und weit über 1000 Zeitschriften. Die katalanischen Buchneuerscheinungen erreichten jährlich fast 1000 Titel. Francos Einmarsch in Katalonien setzte dem schlagartig ein Ende. Schon 1936 hatten die Außenminister Hitlers und Mussolinis von Neurath und Graf Ciano vereinbart: gemeinsame Aktion, um zu gegebener Zeit die Bildung oder Festigung eines katalanischen Staates zu verhindern. Auf die Nachricht vom Fall Barcelona schickte denn auch Hitler ein Glückwunschtelegramm an Franco. Dieser antwortete: die Siege in Katalonien rechtfertigen das Vertrauen, das ihr von der ersten Stunde an in uns gesetzt habt. Katalonien war der eigentliche Verlierer des Spanischen Bürgerkriegs. Francos Terror griff auf allen Ebenen um sich. Musik. Allein in Barcelona wurden durchschnittlich 50 Personen täglich zum Tode verurteilt und sofort exekutiert. Unter ihnen der Präsident der katalanischen Regierung, Lluís Companys. Was die Sprache anbetraf, so durfte keine einzige Zeitung oder Zeitschrift mehr auf Katalanisch erscheinen, kein katalanisches Buch mehr gedruckt werden. Aus Bibliotheken wurden katalanische Bücher ausgemerzt und verbrannt. Alle Geschäfte und Firmen mussten ihre Namen, Schilder und Geschäftspapiere hispanisieren. Auch die Vereine und Kulturinstitutionen mussten sich auf Spanisch umbenennen. Nirgendwo durfte noch öffentlich ein katalanisches Wort stehen. Städte und Orte wurden umbenannt, ebenso die Straßen. In den Behörden, bei den Gerichten, in Schulen und Universität und so weiter durfte nicht mehr katalanisch gesprochen oder geschrieben werden. Es gab drastische Strafen. Jeder Büroangestellte wurde entlassen, wenn er im Dienst eine andere Sprache als Spanisch benutzte. Die Radiosender Kataloniens, die alle auf Katalanisch gesendet hatten, wurden aufgelöst. Es war der Versuch des sprachlichen und kulturellen Genozids an den Katalanen. Der Frankofaschismus konnte die Katalanen nicht hindern, zu Hause und in ihren Familien weiter Katalanisch zu sprechen. Aber schon am Arbeitsplatz, wo Schilder hingen, »Sprich die Staatssprache! Rede christlich!« und sogar auf der Straße musste man sich in Acht nehmen. Ein Katalane erzählte mir, wie er als kleiner Junge in einem Dorf von einem berittenen spanischen Polizisten mit der Seite des Säbels eins über den Rücken gezogen bekommen hatte, weil er beim Murmelspiel Katalanisch redete. Doch auf die Dauer hatte die Repression den kürzeren Atem. In zäher Arbeit eroberten sich die Katalanen Parzelle um Parzelle ihres privaten und später auch des öffentlichen Lebens zurück. In diesem Prozess hatte die Nova Canción, das neue Lied, eine entscheidende Rolle gespielt. Was passierte nun zum Beispiel mit dem katalanischen Lied? Es existierte im Radio praktisch nicht. Nur ein halbes Dutzend alter folkloristischer Platten hatte bis zu den 60er Jahren den Weg ins Programm der sich Radio de Catalunya nennenden Zweigstelle des Staatsrundfunks gefunden. Die zentralistischen spanischen Medien hatten es fertiggebracht, dass ein Volk, das zu Hause und in allen privaten Kontakten Katalanisch sprach, mit Ausnahme der Oberschicht, über moderne Lieder und Schlager lediglich in spanischer Sprache verfügte. Hier hatte die spanische Sprache und alles, was damit zusammenhing, am tiefsten in das Alltagsleben der Katalanen eindringen können. Im nach 1945 stark isolierten Spanien hatte das andalusierende, südspanische Liedgenre die Szene beherrscht. Doch in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre bekommt das unterdrückte katalanische Lied Bundesgenossen bzw. Vorreiter, internationale Musik aus Italien, Südamerika, Frankreich, England und den USA. In dieser Situation gelingt es 1957 zum ersten Mal, eine nicht folkloristische katalanische Platte ohne Verbot durch die Zensur, die im Zuge der spanischen Öffnungstendenzen zeitweilig etwas kürzer trat, auf den Markt zu bringen. Es handelt sich um eine 25 cm Platte mit Liedern nach Texten von klassischen katalanischen Dichtern wie Maragall, Gardner, Salvat Papasseit und anderen. Die Musik stammt von katalanischen Komponisten Eduard Toldrà. Der Titel der Platte und die Beschriftung der Plattenhülle waren auf Spanisch. Bourgeoisie und intellektuelle katalanische Kreise sind es dann, die am 19. Dezember 1961 das erste Konzert der Nova Canción, des neuen Liedes, die Bezeichnung taucht hier zum ersten Mal gedruckt im Programmheft auf, veranstalten, und zwar in den Räumen einer Art Volkshochschule, die besonders für Frauenfortbildung zuständig ist. Im ersten Vierteljahr 1962 finden bereits 6 Konzerte statt, in Gemeinderäumen, Kulturvereinen und so weiter, sowohl in Barcelona als auch in den kleineren katalanischen Städten. Alles läuft ohne Bezahlung für die Sänger, ohne polizeiliche Anmeldung, ohne Zensur ab. Es sind vorerst keine politisch brisanten Texte, die vorgetragen werden, auch sind sie in katholischem Sinne brav. Nur eben, sie sind auf Katalanisch. Musiker wie Porter, Seraima, Remei, Margarit, Espinas und Abella beschließen, sich als Gruppe zu organisieren und suchen einen Namen. Es soll natürlich ein katalanischer Name sein, möglichst ein populärer, möglichst wie ein Erkennungszeichen. Espinas wirft den Namen in die Diskussion, auf den sich alle dann einigen. El Setze Jutges, die 16 Richter. Dieser Name bezieht sich auf einen jedem Katalanen bekannten Zungenbrecherspruch, der unsinnig ist und es nur darauf anlegt, möglichst viele typisch katalanische Laute zusammenzubringen, die für einen Spanier fremd klingen und unaussprechlich sind. Ein Erkennungsspruch für Katalanen also. Setze Jutges, d'un jutjat, menjan fetge d'un penjat. Auf Deutsch, 16 Richter eines Gerichts essen die Leber eines Gehängten. In jedem der 6 wichtigen Worte dieses Satzes gibt es einen oder sogar 2 in der spanischen Sprache nicht existierende Laute. Außerdem sind alle Worte weit von den ihnen entsprechenden spanischen Wörtern entfernt. Damit soll auch der hörbare Beweis der Unterschiedlichkeit und Selbstständigkeit beider Sprachen angetreten werden. Im April 1962 treten die Setze Jutges zum ersten Mal unter dem neuen Namen auf, bei einer Matinee, die sich Festival des modernen katalanischen Liedes nennt, in einem Künstlerstädtchen nördlich von Barcelona. Insgesamt sind es im zweiten Vierteljahr 16 Konzerte, zum ersten Mal auch schon vor einer größeren Zuhörermenge unter freiem Himmel. Zu Beginn der 1960er Jahre bringt die Nova Canción mit Raimon ihre erste charismatische Figur hervor. Ara que som junts, diré el que tú y yo sabemos. Diesen Sänger, der immer noch aktiv ist, der vor nicht langer Zeit seinen 70. Geburtstag feierte und der vor ein paar Tagen hier in Barcelona vor einem riesen Publikum aufgetreten ist, diesen Sänger möchte ich dem Niemandsland-Publikum nun ein bisschen näher vorstellen. Hem vist la sang que sols passar ser llei del món. No, jo dic no. Diguem no, sagen wir nein. Jetzt, wo wir zusammen sind, werde ich sagen, was du und ich wissen und was wir oft vergessen. Wir haben gesehen, wie die Angst Gesetz für alle war. Wir haben gesehen, wie das Blut, das nur wieder Blut zeugt, Gesetz der Welt war. Nein, ich sag nein, sagen wir nein. Wir sind nicht von solch einer Welt. Wir haben gesehen, wie der Hunger Brot war für viele. Wir haben gesehen, wie man Menschen, die im Recht waren, zum Schweigen brachte. Nein, ich sage nein, sagen wir nein, wir sind nicht von solch einer Welt. Raimon, 1963. Auf die Frage, in welchem sozialen Bereich bist du geboren und aufgewachsen, sagte Raimon einmal, mein Vater war Tischler. Er machte Möbel für die jungen Paare, die heirateten, Betten, Schränke und so weiter. Damals kauften die Leute in Chativa meist nur einmal im Leben Möbel, nämlich bei der Heirat. Geld hatten wir zu Hause nie welches. In Chativa gab es keine Fabriken. Meine beiden ältesten Brüder arbeiteten bei meinem Vater und der dritte in einer Apotheke. Ich konnte auf die höhere Schule gehen und bekam dann sogar ein Stipendium zum Studieren, weil ich der Jüngste war und mein Lohn nicht unbedingt gebraucht wurde, um die Familie durchzubringen. Ich war ein richtiger Nachkömmling. Meine Mutter war schon 47, als ich geboren wurde. Da mein Vater Anarcho-Syndikalist war und die Familie meiner Mutter Sozialisten, kam mein Vater am Ende des Bürgerkrieges ins Gefängnis, genauso wie andere Verwandte. In der Nachkriegszeit wurde er dann mehrmals freigelassen und wieder eingesperrt. Ich bin sicher das Produkt von einem seiner Urlaube aus dem Gefängnis. Ich gehöre durch meine soziale Herkunft und durch meine Zugehörigkeit zur katalanischsprachigen Gemeinschaft des valencianischen Gebiets in doppelter Hinsicht zur Unterschicht einer selbst schon innerhalb des spanischen Staates untergeordneten Gesellschaft. Zur Frage nach der Wirkung der Arbeit der Liedermacher sagte Raimon einmal, Ich glaube nicht, dass meine Lieder viel bewirken. Ich mache das, was ich meiner Meinung nach tun muss. Ich berücksichtige die Meinungen der anderen. Manchmal, um sie zu bekämpfen, manchmal, um mich selbst zu bekämpfen. Die Gesellschaft könnte bestens ohne meine Lieder auskommen. Ich selbst dagegen weniger. Die Lieder sind für mich grundlegend, für die Gesellschaft hingegen ein Nebenprodukt. Ich weiß das seit vielen Jahren. Eines der bekanntesten Lieder von Raimon heißt Al Vent, im Wind. Im Wind, das Gesicht im Wind, das Herz im Wind, die Hände im Wind, die Augen im Wind der Welt. Und alle sind wir voller Nacht, suchen das Licht, suchen den Frieden, suchen Gott im Wind der Welt. Das Leben bringt uns Schmerz. Schon die Geburt ist ein großes Weinen. Das Leben kann dieses Weinen sein. Wir aber stehen im Wind. Das Gesicht im Wind, das Herz im Wind, die Hände im Wind, die Augen im Wind der Welt. Raimon, 1959 bis 1960. Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu. Al vent del món. La vida ens dona penes i al nàixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu. Al vent del món, buscant a Déu, al vent del món. Zum Schluss ein paar Literaturhinweise. Da ist zuerst einmal das Buch Diguem No, sagen wir Nein, Lieder aus Katalonien, herausgegeben von Tilbert D. Stegmann im Rotbuch Verlag Berlin. Sehr informativ, sehr ausführlich, um das Thema zu vertiefen. Erschienen 1979 in Berlin. Ferner empfehle ich die Sammlung von Maria Aurelia Capmany, Diez Horas de la Nova Canción, Tage und Stunden des neuen Lieds, Barcelona 1978. Da gibt es ein Booklet von 48 Seiten zwischen zwei Langspielplatten im Album. Interessant durch das reiche Fotomaterial. Da gibt es insgesamt 253 Fotos und da gibt es einen tollen Querschnitt durch den Nova Canzone. Esteu escoltant Niemandsland, en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Sie haben dich gezeugt, das war damals nicht selbstverständlich. Und als du dann laufen konntest, dachten alle, na endlich. Deine Mutter hat dich gestillt, wir haben Klötze aufgetürmt. Wir haben so lange, es ging alles Böse, von dir abgestürmt. Wir haben alles für dich getan und was machst du? Irgendwann sagen auch die Eltern einmal fuck you. Fuck you, fuck you. Lalelu. Sogar der Mann im Mond sagt irgendwann fuck you. Wir fahren dich zum Fußballtraining und zum Musikunterricht. Wir kümmern uns um dein Sozialverhalten, das merkst du nicht. Wir zahlen die Nachhilfestunde, wir sind wegen dir umgezogen. Wir haben dir ein tolles Pony besorgt und den nettesten Psychologen. Wir würden alles für dich tun und was tust du? Irgendwann sagen auch die Eltern einmal fuck you, fuck you, fuck you, lalelu. Sogar der Mann im Mond sagt irgendwann fuck you. Du könntest auch mal den Tisch abwischen, du könntest auch mal den Boden fegen, du könntest auch das Geschirr einräumen, hätte niemand was dagegen. Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten, aber das scheint dich nicht zu jucken. Vielleicht hörst du mir mal zu, anstatt Family Guy zu gucken. Du lernst keine Vokabeln, findest die Lehrer blöd. Uns bleibt nur noch das Internat, wenn das so weitergeht. Ach, das würde dir gefallen. Da hättest du vor uns Ruhe, doch irgendwann sagen auch die Eltern einmal fuck you, fuck you, fuck you, lalelu. Sogar der Mann im Mond sagt irgendwann fuck you. Niemandsland Geschichte. Das Manifest der Kommunistischen Partei. Zweiter Teil. Im Frühling 1847 erklärten sich Karl Marx und Friedrich Engels bereit, dem sogenannten Bund der Gerechten beizutreten, einem Ableger des früheren Bundes der Geächteten, eines revolutionären Geheimbunds, der in den 1830er Jahren in Paris unter französischem revolutionären Einfluss von deutschen Handwerksgesellen, vor allem von Schneidern und Zimmerleuten, gegründet worden war und dessen Mitglieder auch in jenen Tagen in der Mehrzahl aus dem Exil lebenden radikalen Handwerkern bestanden. Der Bund bot Marx und Engels an, ein von ihnen zu entwerfendes Manifest als sein politisches Programm zu veröffentlichen, sowie seine Organisation entsprechend ihren Vorstellungen zu modernisieren. In der Tat wurde er im Sommer 1847 reorganisiert, in Bund der Kommunisten umbenannt und der Sturz der Bourgeoisie, die Herrschaft des Proletariats, die Aufhebung der alten, auf Klassengegensätzen beruhenden bürgerlichen Gesellschaft und die Gründung einer neuen Gesellschaft ohne Klassen und ohne Privateigentum zu seinem Zweck erklärt. Ein zweiter Kongress des Bundes, der im November-Dezember 1847 ebenfalls in London stattfand, forderte Marx und Engels auf, ein neues, die Ziele und die Politik des Bundes darlegendes Manifest zu entwerfen. Marx und Engels arbeiteten beide an Entwürfen und das Dokument gibt eindeutig ihre gemeinsame Auffassung wieder. Die Endfassung wurde jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit von Marx geschrieben. Das Resultat, ein Dokument von 23 Seiten mit dem Titel »Manifest der Kommunistischen Partei«, seit 1872 allgemeiner bekannt als »Das Kommunistische Manifest«, wurde im Februar 1848 veröffentlicht. Die Mitglieder des Kommunistenbundes verfolgten eine Doppelstrategie aus öffentlicher Mobilisierung und Parlamentspolitik. Im Mai 1848 rückte Wilhelm Wolff als Ersatzkandidat in die Frankfurter Nationalversammlung ein. Der Sohn eines schlesischen Kleinbauern war der erste Kommunist in einem gesamtdeutschen Parlament. Wolf nutzte das Mandat als Tribüne für den außerparlamentarischen Kampf. Er bezeichnete den Reichsverweser als Volksverräter. Von den Abgeordneten forderte er, sie sollten sich auf den Boden der revolutionären Gewalt stellen. Wolf, der mit dem niederdeutschen Dichter Fritz Reuter in Festunghaft gesessen hatte, unter anderem wegen Majestätsbeleidigung, war ein brillanter Publizist. Der Schriftsteller Gerhard Hauptmann stützte sich bei der Arbeit an seinem Drama Die Weber auf einen Aufsatz Wolfs über das Elend der Weber in Schlesien. Publizistischen Talenten boten die Kommunisten eine Tribüne, als sie in Köln die Neue Rheinische Zeitung gründeten. Das von Marx geleitete Blatt erschien erstmals am 1. Juni 1848. Im Redaktionsbüro am heutigen Heumarkt trafen sich exzellente Publizisten und Schriftsteller. Neben Marx und Engels gehörten zur Redaktion Wilhelm Wolf und die Schriftsteller Georg Werth und Ferdinand Freiligrath. Die Zeitung präsentierte sich als Organ der Demokratie und als gesamtdeutsches Medium. Sie hatte eine Auflage von anfangs 6.000 und bald schon 20.000. Die Neue Rheinische Zeitung verband Poesie und Polemik, präzise Analysen und wortgewaltige Agitation. Marx kritisierte in dem Kampfblatt die Schwäche und Feigheit der Frankfurter Nationalversammlung. Engels sekundierte, geißelte die Verräterei unserer Fürsten und die Schlaffheit unserer Volksvertreter. Die deutschen Spießbürger, so Marx, die ideologischen Cretins der Bourgeoisie, hätten es dem Königtum ermöglicht, der halben Revolution mit einer ganzen Konterrevolution zu antworten. Große Erwartungen verband die Neue Rheinische Zeitung mit der Revolution in Frankreich. Die Kommunisten hofften, dass in Paris die Befreiungsstunde für Europa schlagen werde, so Engels. Noch im Mai 1849 setzte er in einer Kolumne auf die ungarische und die französische Revolution. Der kommunistische Internationalismus richtete sich aggressiv gegen konservative Imperien, die den europäischen Revolutionsstürmen ihre geballte Militärmacht entgegenstellten. So agitierte Engels 1849 für den Krieg gegen Russland. Im Juni schrieb er vom bevorstehenden großen Kampf zwischen dem freien Westen und dem despotischen Osten. Und er warf den Deutschen vor, im Vorjahr eine Gelegenheit versäumt zu haben. Denn damals hätten sie die Polen befreien und damit den Krieg auf russischem Gebiet und auf Russlands Kosten führen können. Scharf und klar formulierten die Kommunisten ihre Ziele. Sie propagierten die Volksbewaffnung, vor allem die Bewaffnung der Arbeiter, um den Sturz der politischen Herrschaft der Bourgeoisie zu erreichen. Dabei, so Engels im September 1848 in der Neuen Rheinischen Zeitung, handle es sich um eine Umwälzung, deren nächste Konsequenzen schon alle behäbigen und spekulierenden Bürger mit Entsetzen erfüllen. Solche Töne machten es der Redaktion schwer, bürgerliche Geldgeber zu finden, die sich ein Organ der Demokratie wohl anders vorgestellt hatten. Vermögende Aktionäre, die Anteile zeichneten, sollten das Blatt finanzieren. Doch viele der bürgerlichen Förderer sprangen schon wenige Wochen nach Erscheinen der Zeitung ab. Der Inhalt hatte ihnen gezeigt, dass Chefredakteur Marx nicht einfach die von ihm 1842-43 geleitete radikaldemokratische Rheinische Zeitung im gleichen Sinne fortsetzte. Der streitbare Denker Marx hatte sich theoretisch und politisch in eine neue Richtung entwickelt. Er drängte auf revolutionäre Taten. Dazu nutzte er die Zeitung als Kampfinstrument. Einen Teil seines väterlichen Erbes steckte Marx in das Blatt. Auch Engels spendete Geld aus familiären Quellen, um die Zeitung am Leben zu erhalten. Dennoch war die Neue Rheinische Zeitung, wie Marx rückblickend urteilte, täglich auf dem Sprung, sich bankrott zu erklären. Mit der Offensive der Gegenrevolution waren die Tage der ersten kommunistischen Zeitung der Welt gezählt. Am 19. Mai 1849 stellte das Blatt nach 301 Nummern mit einer komplett in Rot gedruckten Ausgabe sein Erscheinen ein. Gegen Marx lag ein preußischer Ausweisungsbefehl vor, gegen Engels ein Haftbefehl. Marx ging ins Londoner Exil, Engels und der Dichter Freiligrath folgten ihm bald nach England. Der Bund der Kommunisten setzte seine Tätigkeit zunächst fort, bis die preußische Polizei leitende Mitglieder der Organisation im Mai 1851 verhaftete. Marx löste den durch weitere Verhaftungen zerschlagenen Bund im Londoner Exil im November 1852 auf. Ja. Wenige Tage zuvor waren Mitglieder der Organisation im Kölner Kommunistenprozess aufgrund gefälschten Materials zu Haftstrafen bis zu 6 Jahren verurteilt worden. Das Gericht warf ihnen ein Komplott vor, die Staatsverfassung umzustürzen. Rund ein Jahrhundert später veröffentlichte der DDR-Autor Rudolf Hernstadt, ein kommunistischer Dissident, ein Buch über den Kölner Kommunistenprozess. Darin beschrieb er kenntnisreich, wie eine preußische Feudalbürokratie das Komplott gegen die Kommunisten organisierte. Sein Buch strotzte vor aktuellen Anspielungen wie der: Preußens Bürokratie sei ein die staatlichen Machtinstrumente gängelnder, die Gesetze und die Normen des gesellschaftlichen Lebens in den Wind schlagender Auswuchs am Staatskörper. Manifest der Kommunistischen Partei, Schrecken der Spießbürger, ist ein Artikel von Herrn Uwe Klussmann, veröffentlicht im Spiegel Geschichte, Sonderheft Nummer 3, 2014, die Revolution von 1848. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Niemandsland, Kontrabande FM. Tu radio libre en Barcelona, sin radios libres no hay libertad en las ondas. Contrabanda FM, 91.4 en Barcelona. Gefühlte 20 vor 11 an einem leicht bewölkten, grauen Samstagvormittag hier in der gräflichen Stadt Barcelona. Doch recht herbstliche Temperaturen, Gott sei Dank, sagen wir. Und ich begrüße im Studio wie immer Werner. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, ich bin da, frisch, fromm, fröhlich, frei. Frei vor allen Dingen, das ist wichtig. Ich habe gesehen, noch. Du hast ja auch eine große Flasche Schnaps auf dem Tisch stehen, 0,6 Liter. Sie, 0,6 Liter, aber Wasser, Wasser. Wasser oder deine Medizin, deine Radiomedizin? Nee, gutes Wetter, herbstlich, aber gutes Wetter, kein Wasser, ja, kein Wasser. Es regnet schon seit Wochen nicht mehr. Und noch reicht's, um mir zu Hause da ein bisschen was einzufüllen und mitzubringen, aber so gut sieht's nicht aus. Mal gucken, ob die Herrschaften mit den vielen Krawatten auf dem Klimagipfel in Paris etwas unternehmen gegen den Klimawandel und gegen die zunehmende Zerstörung des Planeten. Vielleicht werden wir später noch davon berichten. Wir hatten gerade den zweiten Teil der Lesung über das Kommunistische Manifest gehört. Marx und Engels mittlerweile im Exil in London, der Kommunistische Bund aufgelöst, die Leute verhaftet mit gefälschten Beweisen. Hat sich nicht viel geändert, hä? Ja, und sind immer noch im Exil in London, ne? Nur jetzt unter der Erde da, auf dem Friedhof. Ja, also gut, das ist jetzt über 150 Jahre her. Aber ich fand es doch interessant, da wo er spricht über die Probleme, die die hatten damals mit der Neuen Rheinischen Zeitung. Ne? Also jeden Tag immer knapp am Bankrott vorbei, so ähnlich wie Radio Contrabanda. Ne? Also die gleichen Probleme hatten die damals schon, und das andere Problem, das die damals schon hatten und wir immer noch, ist halt, diese Gesellschaft, in der wir wohnen. Wenn fängt es so an, ein Gespenst geht um in Europa, der Kommunismus, da kann man nur dazu sagen, och Allah, wenn das nur so wäre. Ja. Aber eher hat man den Eindruck, dass das Gespenst, das heute umgeht, der Faschismus ist, der überall wieder größer wird und zunimmt. Naja, aber vielleicht gerade um diese Gefahr wegzukriegen, müssen wir uns wieder darauf besinnen, was Marx und Engels damals von sich gegeben haben. Ne? Was im Moment die Gespenster vielleicht unserer Epoche sind, ist einmal natürlich der Rassismus-Faschismus und zum anderen auch der religiöse Faschismus, der Klerikalfaschismus unterschiedlicher Couleur. Da geben die sich nicht viel. Der katholische Fundamentalismus und der islamistische Fundamentalismus haben im Moment einen kleinen graduellen Unterschied, aber sie sind wesensverwandt im Geiste. Und Sendungen wie unsere sollen dazu dienen, aufzuklären, Licht in den Obskurantismus dieser Herrschaften zu bringen. Die sagen, alle Macht geht von Gott aus und wer Gott ist, bestimmen wir und Gott flüstert uns das ein. Wir haben Kontakt zu Gott und alle anderen müssen bekämpft werden. Mit so einem Unsinn kommen sie uns schon seit Jahrtausenden daher und in diese Richtung geht's wieder. Diesmal leider nur mit Internet, modernen Lenkwaffen und Schnellfeuer, Kalaschnikows und all diesem Unsinn und all diesem Zerstörungspotenzial. Und das macht sie nicht nur doppelt, sondern hundertfach, tausendfach gefährlich. Ja, also manchmal hat man ja den Eindruck, es gibt doch noch so einen Hoffnungsfunken, dass vielleicht doch noch was übrig ist von dem Gespenst, dem kommunistischen Gespenst von damals. Ne? Wenn man sich ein bisschen anstrengt, also zum Beispiel jetzt hier im Wahlkampf in Spanien, ja, was also unbedingt verhindert werden muss, ist, dass die an die Macht kommen, die von denen als die Linke bezeichnet werden. Ja? Die verstehen da natürlich noch sogar die Sozialistische Partei unter diesem Begriff, die Linke. Ja? Also wenn man noch Reste feststellen kann von dem, was Marx und Engels damals gesagt haben, und vertreten haben, ist es höchstens noch hier in Spanien zu finden, solche Elemente bei dieser neuen Partei, bei Podemos oder vielleicht sogar noch mehr bei EU, bei Izquierda Unida. Aber das Problem ist eben, sobald du heute irgendwas sagst, du sagst nur Marx oder Marxismus oder sogar wenn du das Wort Kapitalismus in den Mund nimmst, vielleicht in Deutschland noch mehr als hier in Spanien, dann wirst du sofort beschimpft, Kommunist, du bist ein Kommunist. Und wenn die Leute dann sagen Kommunist, dann im nächsten Wort sagen sie dann Stalin. Ja, das ist rote Diktatur. Ja, ja, genau, Gulag. Das ist es, ne? Und Gulag, genau, weil die eben keinerlei Begriff haben, Ahnung haben von dem, so abgesehen davon, dass es das Wort Kommunismus und kommunistische Partei schon lange, lange davor gegeben hat, bevor die Sowjetunion dann überhaupt anfing zu existieren. Also hier Marx, Engels, das kommunistische Manifest 1847, Anfang 1848 wird es veröffentlicht, kurz vor der Revolution in Frankreich und der deutschen Märzrevolution. Und schon damals gab es eben den BDK, das war nicht der Bund Deutscher Kriminalbeamter, sondern das war damals der Bund der Kommunisten. Ja. Und wenn man sollte sich ja nicht nur das kommunistische Manifest angucken, sondern sagen wir mal alles, was Marx und insbesondere Marx, aber auch Engels damals in dieser Zeit gesagt, geschrieben, produziert haben. Und da gibt es ja noch unheimlich viel andere interessante Geschichten. Also schon vorm kommunistischen Manifest, die ökonomisch-philosophischen Manuskripte, dann das Kapital natürlich, so, weiß nicht mehr genau, so vielleicht 10, 12 Jahre oder 14 Jahre nach dem kommunistischen Manifest veröffentlicht, also das Hauptwerk und dann noch so kleinere Schriften, dann nochmal später wie Von der Utopie zur Wissenschaft. Also wie immer, egal was man und wen man liest, sollte man also das mindestens kennen, bevor man groß das Maul aufreißt und sich auslässt über Kommunismus oder Kommunisten und anfängt zu schreien. Ja. Und deshalb, also ich muss sagen, wo ich mich da früher eingehend mit diesen Sachen beschäftigt habe, da habe ich das so gelesen, wie soll ich sagen, so wie mit einer Art, mit so einer religiösen Haltung, ja, also jetzt kommt die frohe Botschaft und das ist alles richtig, und in den, wenn wir dann zusammen das Kapital gelesen haben, haben wir stundenlang um einzelne Kommas diskutiert, ne? Und von heute aus gesehen ist es natürlich Quatsch, so ranzugehen an die Sache. Kann ich nur empfehlen aus meiner heutigen Sicht, alles zu lesen, und das, was dich überzeugt, das übernimmst du, das vertrittst du, und was dir nicht gefällt, das lehnst du ab und vergisst es. Ja, so einfach ist das. Ja. Und nochmal zu der Frage da, Stalin, ja, Gulag und so weiter. Wer war vor Stalin da? Lenin in der Sowjetunion damals, und da ist das, die Stalin-Variante natürlich auch schon angelegt irgendwie, ne? Dieser Autoritarismus, der demokratische, nannten die das damals, der demokratische Zentralismus, also Fraktionszwang und solche Sachen, ne? Und die interessante Frage ist eigentlich, ist das vielleicht bei Marx und Engels selber auch schon angelegt, ja? Und da würde ich sagen, ja. Und zwar, die wollen auf der einen Seite, das ist ihr Anspruch, liefern eine objektive Analyse einer historischen Bewegung, ne? Also wo dann Marx dann stirbt, dann bei seiner Beerdigung, dann sagt Engels nochmal, wir haben entdeckt, oder Marx hat entdeckt, das Entwicklungsgesetz der menschlichen Geschichte. Und oder auch Marx selber im Vorwort zum Kapital sagt er schon, der letzte Endzweck dieses Werkes ist, die ökonomischen Bewegungsgesetze der modernen Gesellschaft zu enthüllen. Und ich würde sagen, das stimmt. Das hat er geleistet, ja. Und wo es eben kritisch wird, ist, dass sie sprechen erstmal von einer objektiven Analyse einer historischen Bewegung. Sie sagen nicht einfach, das ist unsere. Ja. Und da kritisieren sie dann, was es vorher andere Sozialisten gegeben hat, oder auch andere Philosophen, Feuerbach zum Beispiel oder Proudhon, die als Hauptvertreter vielleicht den sogenannten utopischen Sozialisten, dass sie eben sagen, was wir machen, das ist keine Philosophie mehr. Was wir machen, das ist Wissenschaft. Ne? Das ist der wissenschaftliche Sozialismus. Also damit tun sie eigentlich nur unbedingten Geltungsanspruch reklamieren. Ne? Und jetzt natürlich, wenn das so ist, wer sind denn die Träger dieser Wissenschaft, ne, die Erben sozusagen von dieser Wissenschaft, die jetzt keine Philosophie mehr ist, sondern die Kommunistische Partei. Ne? Also jetzt ist es die Partei, die das Gesamtinteresse des Proletariats vertritt. Ne? Und hier wird's kritisch. Ne? Also Sie haben jetzt diese sogenannte Wissenschaft entdeckt und müssen jetzt quasi dieses Resultat dem Proletariat nahe bringen. Und hier ist das Problem. Ne? Also jetzt ist plötzlich nicht mehr das ganze Proletariat in seiner Gesamtheit notwendig, um die Sache voranzubringen, sondern sie müssen das jetzt nur noch für sich selber akzeptieren. Und so geht's dann voran. Wenn die Macht in den Händen weniger ist und die Ideologie dogmatisch wird, dann ist immer eine große Gefahr da. Das hat auch der reale Sozialismus gezeigt. Dann entscheiden letzten Endes doch wenige über das Schicksal von vielen mit einem ganz strengen Glaubenskodex und einem strengen Verhaltenskodex. Und hier geht's manchmal auch ans religiöse ran. Die haben es geschafft, ein Wirtschaftssystem als Religionsersatz aufzubauen. Die Menschen im Westen haben den Glauben an alles verloren, aber sie glauben unbeirrt, dass die kapitalistische Art zu wirtschaften langfristig für alle Menschen auf der Welt von Vorteil ist. Sie sollten lieber wieder an den Osterhasen glauben. Aber das ist das Tolle, wenn es eine Religion ist. Viele reden nicht gerne darüber, aber es ist ständig ein Thema. Es hat keinen guten Ruf, doch es löst sehr viele Probleme. Und es ist so begehrt wie sonst nichts auf der Welt. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Es regt die Fantasie an, es kann Krankheiten besiegen. Man braucht es für die Bildung und es hilft beim Kinderkriegen. Es ist so beliebt wie sonst gar nichts auf der Welt. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Liebe kann man nicht kaufen, hat man so oft gehört. Doch diese Weisheit hat noch keinen Reichen je gestört. Wer Geld hat, weiß es besser und kurbelt die Wirtschaft an. Und wenn es Krisen gibt, sind die Bösen schuld daran. Mit Geld lässt sich alles ändern, es verbessert sogar die Welt. Also eins ist sonnenklar, wir brauchen alle viel mehr Geld. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Yeah. 25 años de contrabanda, feliz cumpleaños. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Thank you. Nächste Woche wird es hier in Spanien oder im spanischen Staat, wie die Katalanen so gerne sagen, Parlamentswahlen geben. Parlamentswahlen zum Parlament, zu einem Parlament, das es so noch nie gegeben hat. Es werden neue Formationen auftauchen, neue Parteien, die sich gebildet haben, aufgrund des Machtmissbrauchs von einer großen Partei, die leider die letzte Legislaturperiode mit absoluter Mehrheit regiert hat und hat eine Art Machtmissbrauch dem Volk vorgeführt. Sowas hat es seit der Franco-Diktatur wahrscheinlich nicht mehr gegeben. Man hat Gesetze beschlossen, die hätte man vor 15, 20 Jahren als aberwitzig klassifiziert und hätte gedacht, sowas ist doch nicht möglich, sowas wird nie mehr möglich sein, dass man sowas macht. Und nun haben wir es, nun haben wir wirklich eine Art neofrankistische Unternehmerdiktatur, in der Banken, Konzerne und Großgrundbesitzer und Neofrankisten das Sagen und die Macht haben. Aber diese Macht ist ins Wanken gekommen. Bald heißt es Abschied nehmen von den Sesseln der Macht für diese Herrschaften. Es gibt Lichtblicke. Spanische Fata Morgana, so tituliert die junge Welt in einem ausführlichen Artikel von heute. Vor den Parlamentswahlen am kommenden 20. Dezember, das wird nächste Woche Sonntag sein, EU-Kommission und Regierung in Madrid gaukeln der Öffentlichkeit ein Wirtschaftswunder vor, das es nicht gibt. Wir hören das ja jeden Tag, wie viel Erfolge diese Regierung hätte, wie gut es den Menschen geht. Alles Lug und Trug, alles Unsinn. Am 20. Dezember finden also hier entscheidende Parlamentswahlen statt. Die konservative Regierung unter Mariano Rajoy hofft, dass die positiv gedeuteten Wirtschaftsindikatoren der vergangenen Monate ausreichen, um in der Wählerschaft die Skandale und Korruptionsvorgänge der Regierungspartei und den Machtmissbrauch vergessen zu machen. Konservative Propagandisten verkünden auf allen Medienkanälen, wie toll es der spanischen Wirtschaft geht. Interpretiert man Finanzminister, einen gewissen Herrn Cristobal Montoro, wohlwollend, könnte Spaniens Wirtschaft sogar als leuchtendes Beispiel für die ganze Welt dienen. Ist nicht übertrieben, so reden diese Herrschaften wirklich daher. Mit einem hochgerechneten Wachstum des Bruttoinlandsproduktes, BIP, von 3% für das Jahr 2015 sieht das wie ein gutes Ergebnis aus. Aber nur auf den ersten Blick, Werner. Wir haben da ganz andere Zahlen, oder? Ja, ja. Aber das halt wieder ein Beispiel, ne, zu dem Thema. Wie ist es möglich, dass nach jetzt 7, 8 Jahren schon Krise die Leute offenbar nach den Meinungsumfragen wieder die gleichen wählen, die eben verantwortlich sind für die Krise beziehungsweise für diese unsägliche Politik, wie man angeblich wieder aus der Krise rauskommt. Also zuerst die Sozialisten, Zapatero hat damit angefangen und danach Mariano Rajoy. Und zu dem Thema, diese zwei Parteien, die ja praktisch seit Anfang der 80er Jahre immer sich abgewechselt haben an der Macht, gibt es jetzt eben zwei neue Formationen, zwei neue Parteien, und wo je nach Meinungsumfrage dann praktisch jede von diesen vier Parteien irgendwie so zwischen 17% und 26% bekommt. Also das wird eine ganz wesentliche Veränderung sein der Landschaft da und der Regierungsbildung. Also von absoluter Mehrheit kann keine Rede mehr sein, wie es ja in den letzten 4 Jahren war. Und ob es dann zu einer Veränderung kommt, also im marxischen und engelschen Sinne sicher nicht, aber vielleicht doch die Möglichkeit, wenigstens kleine Sachen zu ändern. Ne? Nur, also diese Wahl da jetzt am übernächsten Sonntag, ja, was wir da gewählt, das Parlament und die neue Regierung. Also wir wählen dann offenbar, wer uns vertritt, wen wählen wir an die Spitze dieses Staates. Und da in dem Moment ist natürlich vielleicht auch ganz klug, sich wieder an Marx und Engels zu erinnern, die eben zur Rolle des Staates, die den Staat so definiert haben. Ne? Was ist der Staat? So, der biedere Kleinbürger würde sagen, ja, das sind die, die wir wählen, die uns vertreten, die wir für die Besten halten. Und Marx und Engels haben damals das anders gesehen. Die haben gesagt, der Staat ist nur der geschäftsführende Ausschuss der herrschenden Klasse und sonst gar nichts. Ja. Und das muss man natürlich immer im Kopf haben und mitdenken. Ne. Und das, egal wer da ist an der Regierung, die vertreten immer die Mächtigen, die Reichen, die Banken, die Finanzwelt, die großen Konzerne. Ja. Und jetzt müssen wir sehen, also die finanzieren die natürlich auch, ne? Also sehr oft, auch in Deutschland ist es vorgekommen, dass die gleichen multinationalen Konzerne gleichzeitig Parteispenden machen an CDU und SPD oder hier an die Sozialisten und an die PP. Und dass sie uns eben dann wieder bis zur nächsten Wahl 4 Jahre lang verblöden. Und in diesen Kontext gehört auch dieses Beispiel rein, was du gerade zitiert hast, ne? Dass der Rajoy uns jetzt erzählt, wir sind schon raus aus der Krise, Spanien ist ein ganzes Beispiel für Europa und so schwätzen die echt daher, wo eben der kleine Mann auf der Straße überhaupt nichts mitmerkt davon. Ja. Die konkreten Zahlen liegen ja auch vor. Es ist ja nicht so, als gäbe es da irgendwas zu verstecken. Die Ökonomen, die Wissenschaftler, die Journalisten, die eigenen Politiker haben die Zahlen vorliegen. Die EU-Kommission hat die Zahlen. Wir zitieren mal ein paar. EU-Kommission und die übrigen Retter, Pleite bedrohter Staaten, Europäische Zentralbank zum Beispiel, EZB und Internationaler Währungsfonds, IWF, tun alles, um die Mär vom spanischen Wirtschaftswunder bis zu den Wahlen aufrechtzuerhalten. Nach Griechenland und dem Umschwung in Portugal wollen die Eurokraten einen Sieg linker Kräfte in Spanien natürlich unbedingt verhindern. Das ist übrigens die Parole, die weltweit ausgegeben wurde. Zum Beispiel hat man jetzt auch gesehen, Venezuela hat sich die Rechte durchgesetzt, wie auch immer, mit einer unglaublichen Propaganda. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Wenn man so eine Propaganda gegen Mexiko machen würde, wo Hunderttausende verschwunden sind in den letzten Jahren, wo ein Narkoregime die Leute in Angst und Schrecken gefangen hält, wenn so ein Regime in Venezuela installiert worden wäre, ich möchte nicht wissen, ob unsere Politiker nicht nach Bombardierungen geschrien hätten. Argentinien ist auch für die bolivarische Linke mittlerweile verloren. Da hat man einen alten Neoliberalen wieder in den Amtssessel gewählt. Wie und unter welchen Umständen auch immer, das können wir jetzt hier nicht analysieren. Jedenfalls, nach Griechenland und dem Umschwung in Portugal wollten die Eurokraten einen Sieg, also wie gesagt, linker Kräfte verhindern. Anfang Oktober hatte die EU-Kommission eine negative Stellungnahme zum spanischen Haushalt für 2016 vorsorglich auf die Zeit nach den Wahlen verschoben. Nachdem EU-Kommissar Pierre Moscovici vor der Presse dem spanischen Haushalt das Risiko der Nichteinhaltung der Kriterien des Stabilitäts- und Wachstumspakts für 2015 und 2016 bescheinigt hatte, war er von der Kommission natürlich direkt zurückgepfiffen worden. Es liegen natürlich jede Menge Zahlen vor, Werner. Uns können Sie solche Sachen nicht erzählen, ne? Das, also wir glauben es nicht oder wissen, dass es nicht so ist, aber zum Beispiel in der Presse, im Fernsehen wird es natürlich normalerweise unverdaut wieder dann übernommen und ausposaunt. Aber also weiß ich, den Arbeitslosen hier kann man das nicht erzählen. Die wissen, was Sache ist. Die Leute, die immer noch aus ihrer Wohnung rausfliegen, weil sie die Miete oder die Hypothek nicht mehr bezahlen können, die wissen auch, was los ist. Und dann noch andere Zahlen. Also es stimmt irgendwo, generell Arbeitslosigkeit ist ein bisschen runtergegangen. Aber wie und warum? Ja? Also einmal nimmt die Zahl der aktiven Bevölkerung ab. Ne? Nach dem Beginn der sogenannten Krise sind sehr, sehr viele Ausländer, die hier in Spanien schon lange gearbeitet und gewohnt hatten, wieder zurückgegangen in ihre Heimatländer, besonders Leute aus Lateinamerika. Dann Spanier selber sind emigriert, ne? Sehr viele, also seit 2010 fast eine halbe Million von gut ausgebildeten jungen Leuten, die jetzt übrigens, haben sie gestern erzählt, dass von denen die Spanier, die im Ausland wohnen, werden nur 7% wählen können aus technischen Problemen bei den Botschaften und bei den Konsulaten. Ja. Die kriegen das einfach nicht hin, dass die sich da einschreiben und dann wählen können. Oder steckt auch Absicht dahinter, weil man kann sich ja vorstellen, garantiert, dass die jungen Leute, dass die dann nicht wieder PP wählen. Ne? Ja, die werden nicht denselben Klüngel wählen, der sie überhaupt in diese Situation gebracht hat, aus ihrem Land verschwinden zu müssen. Ja, was ist hier noch an Zahlen in diesem Artikel? Staatsverschuldung, ne? 3-mal höher als zu Beginn der Krise. Dann nach einer Studie von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO in Spanien ist einer von 4 Arbeitern arm. Also wohlgemerkt nicht einer von 4 Erwachsenen, sondern einer von 4 Leuten, die Arbeit haben. Richtig. Ein Viertel davon ist arm. Ja, und das ist dieses amerikanische Prinzip, getting poor by working. Arm werden durch Arbeiten. Genau. Ja. Eben durch die Hungerlöhne und die prekären Löhne, die da gezahlt werden, werden die Leute immer ärmer. Dann die Zahl der Haushalte, die keinerlei Einnahmen haben, also weder aus Arbeit noch irgendeine Unterstützung, Sozialhilfe, die, wo überhaupt null Einkommen ist, ist jetzt auf 770.000 gestiegen. Haushalte, also Familien, nicht Einzelpersonen. Ne? Gut, und die, die nicht auswandern, die hauptsächlich die jungen Leute, die noch hier sind, also jetzt vielleicht im Weihnachtsgeschäft finden sie mal wieder eine Arbeit für 2-3 Wochen, oder halbtags, aber jedenfalls, das ist ganz sicher miserabel bezahlt. Ne? Nach der OECD ist der durchschnittliche Monatslohn von jungen Arbeitern jetzt auf unter 900 Euro gefallen, also wohlgemerkt für einen Vollzeitjob. Ne? Und die Verträge, die überhaupt noch gemacht werden, also jetzt von den in letzter Zeit, im letzten Jahr, glaube ich, abgeschlossenen Verträgen sind 80% nur noch befristete Verträge und natürlich auch Teilzeit, ne? Keine 8 Stunden pro Tag. Ne? Und Caritas zum Beispiel sagt, statt mehr Arbeitsplätze zu schaffen, wird ein Arbeitsplatz nur in immer kleinere Teile zerstückelt. Ja? Und das sagen also, wie gesagt, keine, nicht Marx, nicht Engels, keine Linksradikalen, sondern zum Beispiel Caritas. Armut wächst in Spanien. Immer mehr Arme, immer mehr Menschen, die mit immer weniger zurechtkommen müssen. 2015 ist die Zahl der Haushalte ohne offizielle Einnahmequelle auf ihrem historischen Höchststand gelandet. 770.000. Wohlgemerkt Haushalte, nicht Menschen. Da gibt es also mehrere Millionen. Gut, angesichts dieser Fakten von einem spanischen Wirtschaftswunder zu sprechen, so führt die junge Welt aus, ist zynisch. Als Exekutive der herrschenden Klasse sollte die Rajoy-Regierung vielmehr die weise Einsicht des inzwischen verstorbenen britischen Großkapitalisten James Goldsmith bedenken, der 1994 in einem Interview gewarnt hatte. Zitat: Die Wirtschaft ist dazu da, die Grundbedürfnisse der Gesellschaft zu befriedigen. Wenn man jedoch in eine Situation kommt, in der die Wirtschaft wächst, aber trotzdem nur mehr Armut und Arbeitslosigkeit schafft und die Gesellschaft destabilisiert, dann ist man in Schwierigkeiten. Ja, also der Trugschluss von diesem Menschen, James Goldsmith, ist natürlich da. Der muss das ja sagen, als Großkapitalist. Die Wirtschaft ist dazu da, die Grundbedürfnisse der Gesellschaft zu befriedigen. So sollte es eigentlich sein. Aber die Wirtschaft ist eben leider genau nicht dazu da, sondern ist nur dazu da, die Gewinne der Kapitalbesitzer zu produzieren, zu nichts anderem. Und dem wird alles untergeordnet. Also, wie man sieht, Marx und Engels aktueller denn je. Offensichtlich kommt es sogar noch schlimmer. Die EU hat diese Woche leise darauf hingewiesen, dass die unzähligen Milliarden Euro, mit denen in den letzten 4 Jahren versucht wurde, das klapprige Finanzsystem Spaniens zu stabilisieren, nicht genug waren. Die Risikopositionen der Banken seien erneut übermäßig hoch, so Brüssel. Der Grund: Viele sind dabei erwischt worden, dass sie bei ihrer Befreiungspraxis bei Hypothekenkrediten ihre Kunden ordentlich übers Ohr gehauen haben und nun laut EU-Beschluss zig Milliarden Euro, natürlich mit Hilfe von Steuergeldern, zurückzahlen müssen. Aber das kann bis nach den Wahlen warten. Wir sehen ja immer die Anzeigen hier in den Zeitungen, da sieht man diese Anwälte, diese Anwaltsgesichter, die wenden sich ans Volk und sagen, für 800 Euro helfen wir Ihnen, Ihre geklauten Investitionen, Ihre geklauten Ersparnisse zurückzubekommen von diesen betrügerischen Banken. Das ist eigentlich eine Angelegenheit, um die müsste der Staat sich kümmern, um die müsste die Justiz und die Kriminalpolizei sich kümmern. Aber man muss jetzt, die Betrogenen müssen jetzt teure Anwälte sich leisten und versuchen, dieses Geld zurückzubekommen. Übrigens, wer da immer mit im Spiel ist, ist Iker Casillas. Den sieht man immer in El País in einer Anzeige mit so einem Finanzanwalt. Und er ist ja auch eingelegt worden. Einige Fußballspieler sind ja auch abgezockt worden durch betrügerische Investitionen bei Bankia und bei Staatsbanken und Privatbanken. Und die versuchen jetzt alle, ihre Knete zurückzubekommen. Da werden Milliarden wieder abgezogen. Wer weiß, wo die mittlerweile gelandet sind, diese Milliarden, in welchen Steuerparadiesen. Ja, ja, aber im Prinzip ist es natürlich, wie du gerade da nochmal vorgelesen hast, wirklich ein Problem. Ja, also die Banken müssen da jetzt sehr viel Entschädigung zahlen müssen wegen diesen Hypothekenkrediten da und die sie verkauft haben, ohne eben die Wahrheit und die ganze Wahrheit zu sagen. Und also insgesamt auch die Situation der Banken heute wieder hier in Spanien, nicht nur jetzt abgesehen von dieser Sache da mit den zurückzuzahlenden Hypothekenbetrügereien, ist natürlich weiterhin sehr kritisch, ja, aber wie gesagt, alle diese Informationen, die werden dann frühestens einen Tag nach der Wahl wieder veröffentlicht werden. Bis dahin werden wir weiter verblöden. Ich kann dazu nur sagen, asozial antworten wir erstmal hier vom Niemandsland aus mit einem Lied, die Gruppe Toxoplasma, asozial. Hört doch denn der Anderbesten, anders als ihre noch, alles grau strukturiert, amponiert, konkretiert. Hört doch denn der Freiheit mit und keinen Urlaub auf Mallorca. Hört doch denn der Regel ab und nicht dagegen wehrt. Da wir uns nicht fügen, sind wir der letzte Dreck, der etablierte und kastrierte Asozial. Ihre Welt aus Ordnung, die ist mir zu steril und ihre Freiheit ist nicht stachelnd. Stoff, den der Chaos will und keine Kontrolle durch den Staat, durchgezählt und nummeriert, abgehört, registriert. Hass auf den, der anders denkt, anders als die Springerpresse. Hass auf den, der Lügen hat und sich dagegen wehrt. Da wir uns nicht fügen, sind wir der letzte Dreck. Wer etablierte und kassierte Arsenal. Ihre Welt aus Ordnung, die ist mir zu steril. Und ihre Freiheit ist die Stacheldraht. Hass auf den, der anders ist als ihre Norm. Alles grau strukturiert, amputiert, hörnkastriert. Hass auf den, der Freiheit will und keinen Urlaub auf Balance. Hass auf den, der Regel hat und sich dagegen wehrt. So da wir uns nicht fügen, sind wir der letzte Dreck. Wir etablieren und kassieren auch sozial. Und ihre Welt aus Ordnung, die ist mir zu steril. Und ihre Freiheit ist wie Stacheldraht. Es ist Samstag, der 12. Dezember 2015. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen und Hintergründe im heutigen Niemandsland. Ein bisschen später als normal. Dafür machen wir es auch ein bisschen kürzer heute. Zuerst einmal muss ganz klar und laut gesagt werden, Deutschland ist im Krieg. Deutschland ist in einen Krieg eingetreten in Syrien gegen einen falschen Staat und wir sind der Meinung, es ist der falsche Krieg. Ein falscher Krieg gegen einen falschen Staat kann man nicht gewinnen. Deutschland lässt sich aus schlecht verstandener Solidarität in den Kampf um Syrien hineinziehen, das sagt Frau Christiane Hoffmann im Spiegel von dieser Woche. Man muss kein Pazifist sein, führt sie aus, um diesen Militäreinsatz nicht für richtig zu halten. Von der kommenden Woche an wird Deutschland sich am Luftkrieg in Syrien beteiligen. Es ist der derzeit größte Einsatz der Bundeswehr und noch nie wurde ein Mandat so eilig und hektisch beschlossen. Selten war eines völkerrechtlich so fragwürdig. Noch nie schien eine Bundesregierung so wenig überzeugt davon, deutsche Soldaten in den Krieg zu schicken. Holla, hoppla. Noch vor wenigen Wochen hatte der deutsche Außenminister das militärische Vorgehen Frankreichs kritisiert. Und im Kanzleramt hieß es, dass es für Syrien keine militärische Lösung gebe. Nun missachtet die Regierung alle Lehren, die man aus der gescheiterten Intervention in Afghanistan gezogen hat. Kein Einsatz ohne klar definiertes Ziel war die erste große Lehre. Eine weitere lautete, setz dir kein Ziel, das du mit den Mitteln, die du einsetzen willst, nicht erreichen kannst. Damals ging es um die Demokratisierung Afghanistans. Jetzt geht es um den Sieg über den IS, ein Ziel, von dem man in Berlin offen zugibt, dass es mit Luftschlägen nicht zu erreichen sein wird. Es gab noch eine weitere, weniger offensichtliche Lehre aus Afghanistan. Damals beeilte sich ein verwundet angegriffener Westen, die Position der Stärke zurückzuerlangen. Er erklärte den Krieg, ging zum Angriff über, schlug zurück, ohne einen Moment lang innezuhalten, zu überlegen, auch zu trauern. Damals hätte das starke, getroffene Amerika sich erlauben sollen, etwas länger Opfer zu sein. In den Augen der vielen, die sich immer als Opfer des Westens sehen, hätte das etwas verändern können. Doch jetzt wiederholt sich die Geschichte. Hollande will rasche Rache für die Anschläge von Paris, ein archaisches Motiv, das nicht für eine aufgeklärte westliche Politik taugt. Trotzdem folgt Deutschland ihm. Wir konnten nicht Nein sagen, lautet die Begründung. Solidarität mit Frankreich und die Einheit Europas sind gewichtige Argumente, aber kann das Falsche richtig werden, wenn es aus richtigen Motiven getan wird? Berlin hätte Solidarität auch anders verstehen können. Soweit Frau Christiane Hoffmann im Spiegel. Thema Kernkraft. Es geht um gefährliche Meiler. Ein Gutachten deckt erhebliche Risiken beim AKW Fessenheim auf. Das französische Atomkraftwerk Fessenheim im Elsass nahe dem Rhein weist gravierende Mängel auf. Zu diesem Ergebnis kommt ein bislang unveröffentlichtes Gutachten des Kölner Experten Manfred Mertins im Auftrag der Grünen Bundestagsfraktion. So sei der Atommeiler nicht erdbebenfest. Bei Hochwasser bestehe eine potenzielle Überflutungsgefahr für das gesamte Anlagengebiet, das schreibt Mertins. Auch der Schutz gegen abstürzende Flugzeuge sei im Vergleich zu deutschen Anlagen deutlich geringer ausgeführt. Das veraltete Sicherheitsdesign könne nur begrenzt durch Nachrüstungen ausgeglichen werden. Das 1977 in Betrieb genommene AKW sollte eigentlich 2016 vom Netz gehen, wird nun aber noch länger betrieben. Die atompolitische Sprecherin der Grünen, Sylvia Kötting-Uhl, fordert die Bundesregierung auf, sich in Paris für einen sofortigen Betriebsstopp in Fessenheim einzusetzen. Die Bundesregierung hat eine Schutzpflicht gegenüber der Bevölkerung. Hochrüsten, Aufrüsten, Kriegsgeschrei, dazu passt das teure Manöver der Bundeswehr. Die Teilnahme der Bundeswehr an dem mehrwöchigen NATO-Großmanöver Trident Juncture, so heißt das pompös, in Südeuropa belastet den deutschen Steuerzahler mit mindestens 18 Millionen Euro. Allein für Reisen und Unterbringung in Portugal, Spanien und Italien sind Kosten in Höhe von 13,6 Millionen Euro entstanden. Das geht aus einem bisher unveröffentlichten Bericht an die Vorsitzende des Haushaltsausschusses des Bundestags, die linken Politikerin Gesine Lötsch, hervor. Mit der Übung in diesem Herbst wollte die NATO ihre schnelle Eingreiftruppe für weltweite Kriegseinsätze trainieren und testen. Naja, da kann man sich wieder auf einiges gefasst machen. An dem Manöver hatten 3000 Bundeswehrsoldaten teilgenommen. Die Gesamtkosten, so heißt es in dem Schreiben des Verteidigungsministeriums, ließen sich derzeit noch nicht beziffern. Eine ähnliche NATO-Großübung mit Bundeswehrbeteiligung fand vor 13 Jahren statt. Deren Kosten allerdings, so geht aus dem Bericht hervor, ließen sich nicht mehr ermitteln, da Unterlagen aus dem Jahr 2002 nicht mehr vorliegen. Wer es glaubt, wird selig. Keine Unterlagen mehr aus dem Jahr 2002. Mein Gott, das war ja auch vor der Sintflut. Ja, so wird also mit Zahlen zynisch gespielt und Kosten werden verschleiert. Dieses große Problem, was Daesh darstellt, ISIS darf man ja nicht mehr sagen, islamischer Staat, weil man das dann schon anerkennen würde. Und es gibt ja Hoffnung, dass sich ISIS selber totläuft. Vielleicht verschwindet das Problem jetzt ganz von alleine, weil woher werden die finanziert, wissen wir ja, hauptsächlich von den reichen Petro-Golf-Staaten, auch von der Türkei so unter der Hand, ne? Und die haben aber jetzt ein Problem, diese Petro-Monarchien dort, ne? Und zwar das Problem Übergewicht. Da gibt es jetzt eine Studie, wo weltweit die fettesten Leute leben und an erster Stelle Kuwait. Ja? Und zwar unterscheiden die dann nochmal zwischen Fett, Leibigkeit und Übergewicht. Ne? Und wenn man nur Fettleibigkeit sich anguckt, in Kuwait, 42,8% der Bevölkerung ist fettleibig. Und dann in Saudi-Arabien und in Katar, da ist es noch nicht ganz so schlimm, da sind es nur 35% oder 33%. Ne? Wenn man aber dazu zählt jetzt Übergewicht, dann gehen die Prozentzahlen natürlich schnell nach oben. Dann sind es bei den Männern schon 70% und bei den Frauen 75 75%. Ja, und woher kommt das? Die sind eben dermaßen reich, diese Typen, ne? Die fahren nur noch mit ihren Luxuslimousinen rum, liegen zu Hause auf ihren goldgeränderten Sofas, gehen keinen Schritt mehr zu Fuß. Und das sind dann die Konsequenzen. Also breitet sich da jetzt aus Diabetes zum Beispiel, ja. Und wenn die jetzt auf diese Art und Weise alle wegsterben, dann hat auch ISIS dann keine Finanzierung mehr. Vielleicht löst sich so das Problem. Gut, das war ein doch dann letzten Endes ins humoristische abschweifender Beitrag zum Thema Fettsäcke in den ISIS-Finanzländern. Mögen sie platzen, die Fettsäcke. Die Kanzlerin ist absolut unter Druck, auf vielen Ebenen. Einmal durch die sogenannte Flüchtlingskrise, dann aber auch in Paris. In Paris bewegt sich im Moment, wie ich gehört habe, sehr wenig beim Klimagipfel. Der Plan der Kanzlerin, die Flüchtlingskrise mit Hilfe der Türkei zu lösen, stößt in Deutschland auf Widerstand. In Berlin und Brüssel wird bereits über Alternativen nachgedacht. Die Rückkehr zu nationalen Grenzkontrollen und das Ende des freien Reiseverkehrs. Achtung! Wir können uns noch gar nicht vorstellen, was das bedeuten wird. Es geht mal wieder um die Flüchtlingskrise und um jene fragile Staatenallianz, mit der Angela Merkel derzeit versucht, den Strom der Migranten aus dem Nahen Osten unter Kontrolle zu bringen. Gemeinsam mit der Türkei und einer Reihe befreundeter Länder im Herzen Europas will Merkel einen komplizierten Deal schließen, so schreibt der Spiegel, über den sie sich vergangenen Sonntag auf dem EU-Gipfel mit dem türkischen Regierungschef Ahmet Davutoğlu verständigt hat. Die Europäer zahlen Milliarden, im Gegenzug soll Ankara alles tun, um syrische Flüchtlinge an der Weiterreise nach Europa zu hindern. Wenn man denen einfach Milliarden gibt, dann werden die da Zäune bauen, Läger und werden die Leute, wie es eben in ihrer diktatorischen Tradition steht, die Leute dann einsperren und ordentlich zusammenstauchen. Ob das eine Lösung ist, eine menschliche Lösung, das lasse ich mal dahingestellt. Gelingt das? Sollen nach Merkels Plan die EU-Verbündeten ein Kontingent von Bürgerkriegsopfern aufnehmen, möglicherweise mehrere hunderttausend. Auch der Name für das Bündnis steht schon fest. Von einer Koalition der Willigen spricht Kanzleramtschef Peter Altmaier. Der Mann hat wenig Sensibilität und wenig historisches Wissen wahrscheinlich, oder er ist grob und dumm, denn die Koalition der Willigen war Bushs Parole, um eine militärische Streitmacht von vielen Ländern zu bekommen, um den Irak zu bombardieren. Und damit fing das ganze Elend ja damals an, wie wir mittlerweile wissen und wie diese Herrschaften sogar selber zugeben. Was Merkel als weiteren Baustein in ihrer Migrationspolitik bezeichnet, soll nicht nur eine Ergänzung zur EU-weiten Verteilung von Flüchtlingen sein, gegen die sich seit Monaten ein Großteil Osteuropas sperrt. Es ist auch die mutmaßlich letzte Chance, Achtung, jenen Kontinent der offenen Grenzen und der Reisefreiheit zu bewahren, der sich von Stockholm bis Rom mit dem Wort Schengen verbindet. In der luxemburgischen Gemeinde hatte sich vor 30 Jahren eine Reihe europäischer Länder darauf verständigt, die Kontrollen an ihren Binnengrenzen abzuschaffen und damit ihre Außengrenzen umso besser abzusichern. Also Schengen, ein kleiner Ort in Luxemburg. Doch das funktioniert nicht mehr, seit hunderttausende Migranten weitgehend unkontrolliert durch Griechenland und die Balkanstaaten nach Mitteleuropa kommen. Und so machen unter den Innenexperten der Europäischen Union und auch im Berliner Kanzleramt nun Pläne die Runde, die noch bis vor kurzem als undenkbar galten. Das Aus für die bisherige Schengen-Ordnung und die Bildung eines sogenannten Mini-Schengen. Ohne Nationen wie Griechenland, die offenbar unfähig sind, ihre Außengrenzen zu schützen, und ohne die Länder, Achtung, Osteuropas, weil sie sich der Aufnahme von Flüchtlingen verweigern. Damit hätten wir natürlich wieder dieselben Grenzen wie damals zum Ostblock. Kommt es dazu, würde an die Stelle von Merkels Willkommenskultur wieder das Regiment bewaffneter Polizeibeamter treten. Ja, das haben wir schon öfter gesagt, dass Europa, so die Idee von einem Europa, am Sterben ist. Ne? Und also die ganze Schizophrenie zeigt sich da, wenn da jetzt ausgeschlossen werden sollen diese Staaten wie Ungarn, Rumänien, das sind ja noch mehr, Slowakei und so weiter, Polen, wo zum Beispiel jetzt Polen da, der Cameron in England, der will ja sich sowieso schon noch mehr abhängen von der EU, ja, und da geht jetzt in einem Gespräch der polnische Ministerpräsident mit dem Cameron her und ist dagegen, dass England sich weiter abhängt von der EU. Warum? Weil in Großbritannien 850.000 Polen leben und arbeiten. Ne? Die Fontaneros. Und Busfahrer auch ja, viele. Und also ausgerechnet Polen macht sich jetzt da stark als Verteidiger der europäischen Idee gegenüber Cameron. Aber sie machen selber natürlich das Gleiche, wenn es um ihre eigenen Grenzen geht. Ne? Aber immerhin muss man ja vielleicht froh sein, dass die überhaupt noch über solche Probleme reden und nicht hergehen wie dieser Donald Trump in USA, der natürlich schon wieder ein Patentrezept auf Lager hat und sagt, keine Muslime mehr einreisen in die USA. Ja? Und das Schlimme ist, und deshalb geht möglicherweise nicht das Gespenst des Kommunismus um, sondern das Gespenst des Faschismus, dass nach dieser Äußerung keine Muslime mehr einreisen lassen in die USA, seine Unterstützung bei Meinungsumfragen, seine Beliebtheitskurve sofort ganz steil nach oben gegangen ist. Einerseits ist seine Beliebtheitskurve bei den rechten Amerikanern nach oben geschnellt, andererseits hat er sich zu einer konkreten Gefahr für die USA entwickelt. Obama hat ja offen gesagt, dieser Mann ist eine Gefahr für die Interessen der USA im Ausland und da werden jetzt Maßnahmen ergriffen, um diesen Mann wirklich zurückzupfeifen und zurechtzustutzen. Wir haben ihn hier ja öfter zitiert und vorgestellt und man kann nur sagen, pfui Teufel. Das ist nicht nur verantwortungslos, dumm, gefährlich und faschistoid, was er da sagt, sondern das ist direkt eine Gefahr für die Interessen Amerikas selbst. Wenn er das selber nicht sieht und nur kurzfristig auf kleine Wahlerfolge hofft, dann kann man ihm nicht helfen. Man sollte diesen Mann, das predigen wir hier seit Jahren, enteignen. Man sollte ihn umerziehen zu einer nützlichen Arbeit, vielleicht irgendwo Beete und den Wald sauber machen. Man sollte ihn vielleicht auch einsetzen in einer Suppenküche für arbeitslose Immigranten, die über die Grenze kommen. Da sollte er die nächsten Jahre arbeiten und Nützliches tun, anstatt sein bequemes faschistisches Fettsackleben auf Kosten der Mehrheit zu genießen und die Welt auch noch zu beschimpfen und zu vergiften mit seinen Kloakensprüchen. Oh, so, jetzt habe ich aber auch ganz ordentlich gegen diesen Mann gepredigt. Das tut manchmal gut, weil es nämlich auch weh tut, so viel Dummheit zu hören. Prediger gibt's genug. In Deutschland gibt es im Moment eine Art von Predigern, die stehen ganz ordentlich im Blickfeld, nicht nur der Polizei, sondern auch der Medien. Ich habe hier mal einen Beitrag über einen Hassprediger. Das ist ein Beitrag vom Hessischen Rundfunk. Den hören wir uns mal kurz an, der ist nur ein paar Minuten lang. Der beleuchtet aber ein Problem, das real in Deutschland existiert. Es geht da um unser Lieblingsthema im Moment, Werner. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Salafismus. Wenn man von Scharfmachern hört, von fanatischen islamischen Predigern, die ihre Wahrheiten dem Publikum einpeitschen, die Menschen aufhetzen, dann denkt man, das ist weit weg. Das passiert in Ländern, in denen die Menschen durch Armut oder die politischen Verhältnisse besonders anfällig für diese Prediger sind, die ihnen ein besseres Leben versprechen. Aber sie leben unter uns. Sie sind hier und finden hier ihr Publikum, wie der Auftritt eines radikalen islamischen Predigers in Offenbach zeigt. Am Wochenende in Offenbach. Fast 500, meist junge Leute, sind gekommen, um Pierre Vogel zu sehen. Auf einer Seite die Frauen, auf der anderen die Männer. Vogel ist Salafist. Er predigt den Islam des 7. Jahrhunderts und orientiert sich strikt an den religiösen Gesetzen. Vorstellungen moderner Frauen kommentiert er so. Eine Frau, die was im Kopf hat, die will sich ja selbst verwirklichen. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Selbstverwirklichung, boah, ich war total sauer. Ich habe gesagt, genau das ist das Problem. Ja? Die muslimische Frau, die will sich vielleicht gerne mit ihren Kindern selbst verwirklichen. Die Scharia, das religiöse Gesetz, steht für ihn über dem Grundgesetz. Also es gibt eigentlich zwei Punkte, die an der Scharia kritisiert werden, weil es auch viele Gemeinsamkeiten mit dem Grundgesetz gibt. Das sind einmal drakonische Strafen, wie zum Beispiel Handabhacken etc. und einmal die Rolle der Frau. Wenn man mich fragt, was ist das bessere Gesetz, was ist das bessere Gesetz, da habe ich als Muslim, und das geht nicht um mich, das geht um jeden Muslim, keine andere Wahl, außer zu sagen, dass das, was Gott herabgesandt hat, die Wahrheit ist und richtig ist. Von daher, die Wahrheit ist für mich die Scharia. Genau deshalb beobachtet der Verfassungsschutz die Salafisten. Zuständig ist der niedersächsische Verfassungsschutz. Demokratie gilt den Salafisten als falsche westliche Religion. Das heißt, man hat diesen Dualismus, dass im Salafismus die Scharia, die islamische Welt als gut gilt und die westliche Welt und damit auch die Demokratie, also unsere politische Ordnung, abgelehnt wird. Und wenn man jungen Leuten ein Weltbild propagiert, in dem gesagt wird, Demokratie ist eine verderbte Religion, dann fällt denen natürlich die Integration in unsere Gesellschaft sehr viel schwerer. Also man muss schon sagen, dass der Salafismus die Gefahr birgt, dass junge Leute sich von der Mehrheitsgesellschaft und damit von der Demokratie abwenden. Sie bekommen klare, einfache Antworten auf drängende Fragen. Die Jugendlichen sind begeistert. Er ist ein toller Mensch. Ganz toller Mensch für ganz Deutschland. Ja, für die Jugend vor allen Dingen. Früher war ich keine mit Kopftuchen, ich habe nichts gebetet, ich habe viele Probleme, überall. Ich habe mich nicht gefunden, aber jetzt, Alhamdulillah, ich habe viel Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala, ich bin stark. Das ist wirklich, was der Pierre Vogel uns alles sagt und ja. So, das ist alles wirklich die Wahrheit. Und also mir hat es richtig gut gefallen, ich bin auch richtig froh, dass ich hierher gekommen bin. Weil es richtig Religion ist, wie der Pierre Vogel uns gerade eben erklärt hat. Was ist mit denen, die falsche Religion haben? Nicht, sie sollen auch zum Islam konvertieren. Die Begeisterung der Jugendlichen macht auch den allermeisten Muslimen in Hessen Sorgen. Sie wollen mit den Salafisten nichts zu tun haben. Diese Bewegung ist international natürlich sehr aktiv, aber es wird von sehr marginalen Gruppen unterstützt. Und die Gruppe insgesamt in Deutschland, muslimische Gemeinden, die vertreten diese Meinung nicht. Und, aber man muss natürlich auch aufpassen, wie sich diese Bewegung sich in der Zukunft entwickelt. Übers Internet verbreiten die Salafisten ihre Lehren. Nicht nur die türkischen Gemeinden sorgen sich um die Jugendlichen, die auf der Suche nach Identität hier Antworten suchen. Der Verfassungsschutz fürchtet weitere Radikalisierung zum Terror. Man kann von einer Art geistigem Fundament oder geistigem Nährboden sprechen. Im Einzelfall muss man das natürlich betrachten. Nicht jeder, der im Salafismus sich bewegt, wird zwingend hinterher zum Terroristen. Aber umgekehrt kann man sagen, dass viele der Terroristen, der gewalttätigen Islamisten vorab im Salafismus geschult wurden. Auch in Offenbach konnte Vogel neue Anhänger gewinnen. Einige konvertieren öffentlich zum Islam. Und Vogel hat noch mehr vor. Bringt jeder noch einen mit, damit wir jedes Mal mehr sind. Und irgendwann ist das wie bei der Wende. Wir haben angefangen mit 1000 Mann, am Ende sind 1 Million Menschen auf die Straße gegangen. Und dann wollen wir mal gucken, wie das denen schmeckt. Wer nicht folgt, der landet in der Hölle, versichert er. Auch Muslime, wenn sie keine Salafisten sind. Zum Glück gehen die meisten dieses Risiko aber ein. Tja, da kann man nur sagen, sowas läuft in Deutschland frei rum. Auf öffentlichen Plätzen und lockt die Dummen, die Einfältigen und die Minderbemittelten an. Und das ist natürlich eine reale Gefahr für das, sagen wir mal, das Gehirn. und die geistige Gesundheit der Leute. Ja, die laufen frei rum, genauso wie katholische und evangelische Pfaffen. Die laufen auch frei rum und sagen auch ihren Schwachsinn in der Kirche oder bei der Messe. Ne? Aber klar, wenn man das so hört, da wird es einem ganz schummrig. Ne? Also neben dem Gespenst des Kommunismus, das umgeht, haben wir das Gespenst des Faschismus, das umgeht, das Gespenst des Salafismus, das umgeht, aber ich sage ganz ehrlich, für mich ist dann der Kommunismus immer noch das sympathischste Gespenst. Und wenn wir da, können wir ja nochmal Marx zitieren, ne, der eben auch damals schon ganz klar gesehen hat, Religion ist das Opium des Volkes. Zum Ende der Katastrophen bringen wir mal eine gute Nachricht und die wollen wir auch versuchen ein bisschen zu bewerten. Es geht um Mark. Mark der Nette. Mark Zuckerberg, der hat sich nämlich gewandelt wie kaum ein anderer. Diese Unternehmerpersönlichkeit hat nämlich eine Milliardenspende geleistet und will nun die Welt nach seinen Visionen gestalten. Das müssten wir doch loben, oder? Ihren Höhepunkt erreichte also die Reinszenierung seines Images nun in dieser Woche mit einem radikalen Beschluss. Anlässlich der Geburt seines Sohnes Max am vergangenen Dienstag kündigte er an, dass er fast sein gesamtes persönliches Vermögen spenden werde, indem er 99% seiner Facebook-Aktien in eine wohltätige Stiftung überführe. Aktuell entspricht das einem Gesamtwert, halten Sie sich fest, daheim an den UKW-Empfangsgeräten, meine Damen und Herren, von 45 Milliarden Dollar. Er hat also 45 Milliarden Dollar zum Wohle der Menschheit gespendet. Also gibt's doch noch gute Menschen auf der Erde, so ähnlich wie Warren Buffett, einer der größten Spekulanten oder auch dieser Bill Gates von Microsoft, die tun sich ja immer sehr was zugute, ne? So als menschenfreundliche Philanthropen dargestellt zu werden. Also machen erst einen riesen Reibach mit ihren Spekulationen und ihren Geschäften, sind damit verantwortlich für das, was viele Leute immer noch als Krise bezeichnen. Und dann machen sie solche Geschichten da. Das ist doch Publicity und sonst gar nichts. Also wahrscheinlich wird es nicht lange dauern, bis wir dann rauskriegen, er wird überführt, diese ganzen Milliarden an eine wohltätige Stiftung und so. Aber gleichzeitig kann er das dann natürlich wieder von der Steuer abziehen. Und da wird er das schon richtig eingefädelt haben, dass er gut rauskommt dabei. Da bin ich ganz sicher. Er hat das selber folgendermaßen begründet. Zuckerberg hat also eine lange Erklärung abgegeben. In einem offenen Brief an die neugeborene Tochter erklärte sich Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan, die die Stiftung mit ihm führt, die erklärten Folgendes. Es gehe ihnen um eine moralische Verantwortung für die Kinder der nächsten Generation und eine klare Mission, die Menschheit voranzubringen und die Gleichheit zu fördern. Der Brief war auch als Selbstporträt zu lesen. Selbstporträt ist hier ein Euphemismus, die meinen natürlich Selbstbeweihräucherung. Dann gibt es in der Presse eine Liste, die ist veröffentlicht, von den großzügigen Spendern, die größten Stiftungen in den USA. Da gibt es ein Stiftungsvermögen von 41,3 Millionen, das ist Bill und Melinda Gates. Dann die Ford-Stiftung, 12,3 Milliarden, nicht Millionen, 12,3 Milliarden. Paul Getty-Stiftung, 11,1 Milliarden. Robert Wilson Johnson, 10,2 Milliarden. William und Flora Hewlett, das sind die Firmen Hewlett-Packard, 9 Milliarden. Der Kellogg-Clan, 8,6 Milliarden. Lilly Endowment, 7,7 Milliarden. David und Lucy Packard, 6,9 Milliarden. Gordon und Betty Moore, 6,4 Milliarden. Und dann gibt es hier John D. und Catherine T. MacArthur mit 6,3 Milliarden. Alles gestiftet, alles zum Wohle der Menschheit zur Verfügung gestellt von einem Kapitalismus, der die Menschheit gleichzeitig an den Rand der Selbstzerstörung bringt. Mit diesen Widersprüchen beenden wir den Katastrophenblock. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Land. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Du hast vorhin über die Fettsäcke in Kuwait berichtet oder in Katar oder in Saudi-Arabien. Diese Fettsäcke sind leider für sehr viel Schlimmes verantwortlich. Es geht um die Todesstrafe für einen Dichter in Saudi-Arabien. Ihm wird vorgeworfen, vom Glauben abgefallen zu sein. Ein saudi-arabisches Gericht hat den Dichter Ashraf Fayyad, der ist 35 Jahre alt, zum Tode verurteilt. Nun hat sich die internationale Schriftstellervereinigung PEN, der PEN-Club, in einem offenen Brief gegen das Urteil ausgesprochen. Wir drängen die saudi-arabischen Behörden, damit aufzuhören, Menschen für die Ausübung ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung zu bestrafen, heißt es darin. Zu den über 100 Unterzeichnern, die eine bedingungslose Freilassung Fayyads fordern, gehören die Pulitzer-Preisträger John Ashby und Charles Simic. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels rief die Bundesregierung dazu auf, sich kompromisslos für Fayyad einzusetzen. Der Nachfahre palästinensischer Flüchtlinge lebt seit seiner Geburt in Saudi-Arabien, besitzt aber keine Staatsangehörigkeit. Seine Heimatlosigkeit hat Fayyad in Gedichten verarbeitet. Vor 2 Jahren wurde er festgenommen, weil er Gott verhöhnt haben soll, in seiner Dichtung wie im Privaten. Fayyad bestreitet die Vorwürfe. Laut Amnesty International wurden 2015 in Saudi-Arabien 151 Todesurteile vollstreckt. So viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Ja, Werner, wir müssen fast schon raus. Vielleicht noch ein paar abschließende Worte. Abschließende Worte. Ja, am besten sage ich dann einfach auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Gut. Ja. Tschüss. Es ist zu früh. weiß nicht, wohin der Wind draußen weht. Ich stehe auf dem Kirchturm und läute die Zeit. Die Glocken klingen und das Wasser steigt. Ich habe compañero, compañera, amigo de la revolución, el cambio empieza acá, en la radio, sobre todo en Niemandsland, a cargo del subcomandante Daddy. 91.4 FM, en contrabanda. Historia o suerte, hasta siempre, papito. Ja, danke, papito, auch. Mit diesen Worten sagen wir tschüss, agur, adeo, bis nächste Woche. Machen Sie es gut, meine Damen und Herren, genießen Sie das Wochenende. Werden Sie glücklich und bleiben Sie am Radio. Es gibt hier auf Contrabanda 24 Stunden nonstop interessante, tolle Sendungen. Adieu. Mei, Willi, jetzt ist wieder ganz schön was los hier bei uns und ich muss dich unbedingt noch einmal stören. Nachdem ich mich über 10 Jahre nicht mehr zu Wort gemeldet habe. Vielleicht bin ich ja zu hellhörig und ich höre die Flöhe husten, aber ich habe Angst, dass wir 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg wieder kurz vor einem neuen großen Krieg stehen. Weißt du das noch? 68 war das, wo wir miteinander gegen den Krieg demonstriert haben. Hey, wie lange ist das her? Fast ein halbes Jahrhundert. Damals sind bloß die Amis in Vietnam gestanden. Heute stehen wir Deutschen fast überall auf der Welt mit unseren Soldaten. Ich hätte es ja nicht geglaubt, dass wieder so weit kommt mit Deutschland. Aber die Zeichen stehen auf Aufrüsten. Und da hat wohl eine gewaltige Lobby ein gewaltiges finanzielles Interesse dran. Kaputt machen, wieder aufbauen, neue Märkte, neue Waffen, neue Särge, neues Geld. Das ist nun mal der Hauptantrieb unseres völlig kranken Wirtschaftssystems. Die Medien manipulieren wie schon lange nicht mehr und was gut ist und böse, richtig und falsch, wird uns wie eine bittere Medizin tagtäglich eingeflößt. Und unsere Regierung, die GroKo, die schert sich wie gewohnt einen Dreck um das, was wir wollen. Wenn die alle Leute fragen würden, ob sie einen Krieg wollen, was glaubst du, würden die Leute sagen? Aber sie fragen nicht, sondern erklären uns, dass diesmal Deutschland statt am Hindukusch auf der Krim verteidigt wird. Und sie wissen genau, Wiederholungen sind mächtiger als die Wahrheit, weil Menschen nun mal falscher Kriegspropaganda mehr Glauben schenken, je öfter sie die hören. Mei, Willi, manches bleibt erschreckend aktuell. Weißt du das noch? 1992 habe ich gesungen, gestern haben sie einen Willi erschlagen. Und heut und heut und heut. Und heut fängt es alles wieder an. Und die Friedensbewegung? Statt dass sich Hunderttausende gegen den drohenden Wahnsinn erheben, laufen sie in Scharen irgendwelchen völkisch-rassistischen Schwachköpfen und möchtegern Adolfs hinterher und kämpfen gegen die Islamisierung des Abendlandes. Vor allem in Dresden, dieser schönen Stadt Erich Kästners, einer Stadt mit gerade mal 2,2% Ausländeranteil. Diese Pegidisten sollten eher Angst haben vor einer Idiotisierung des Abendlandes. Es wäre ja gut, wenn so viele auf die Straße gehen und sich empören, das gehört zum Wesen der Demokratie. Aber bei Pegida machen es sich die Menschen zu einfach. Sie sind nicht bereit oder einfach nicht fähig, den wahren Gründen auf die Schliche zu kommen. Stattdessen sucht man sich die Ärmsten der Armen, um einen Schuldigen zu finden, die Flüchtlinge. Und dann wird da noch unterschieden zwischen Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen. Als ob die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge nicht deswegen vor Hunger und Not fliehen, weil auch wir sie mit unserem Wirtschaftssystem und unserem Wohlstand in die Armut getrieben haben. Aufklärung ist das Gebot der Stunde. Den wahren Ursachen müssten sie auf den Grund gehen. Schon seit langem frage ich mich, weshalb es nicht jedem klar denkenden Menschen offensichtlich ist, dass jemand, der sich bereichert, weil er aus Geld mehr Geld macht, schlicht zu den Strauchdieben unserer Gesellschaft zählt. Weshalb es auch eine Riesensauerei ist, die Armen, die Flüchtlinge, die Arbeitslosen und wen auch sonst noch mit derartigen Vorwürfen zu überziehen, gipfelnd in Entmenschlichungsvokabeln wie Schmarotzer oder Parasiten. Nennen wir sie daher ruhig beim Namen, diese wirklichen Wegelagerer. Es sind die Finanzspekulanten, die das Geld als Waffe benutzen, um anderen, den arbeitenden Menschen, das eigentlich wohlverdiente Geld zu klauen. Gestern haben sie einen Willen erschlagen. Und heut und heut und heut. Und heut fängt es alles wieder an. Gestern haben sie einen Willen erschlagen. Und heut und heut und heut, und heut fängt es alles wieder an. Du weißt das, Willi, ich war immer Pazifist und da hat man es nicht leicht in diesen Zeiten. Pazifistinnen wurden und werden gern verlacht, verspottet, beschimpft, beleidigt. Man wirft uns Naivität vor. Na und? Lieber naiv als korrupt. Lieber sehe ich die Welt mit Kinderaugen als mit den verblendeten Augen der Macht und der Gier. Wir sind angeblich feige, wir sollen Weicheier sein, fragt sich, wie tapfer und harteiig es ist, andere für das eigene Wohlbefinden auf das Schlachtfeld zu schicken. Sollen doch all die harten Männer spotten und schimpfen. Mein sanfter Vater hatte unter der Schreckensherrschaft Hitlers den Kriegsdienst verweigert. Und ich bin es seinem Andenken schuldig, nicht aufzugeben. Ich möchte nicht, dass die Stimme des Pazifismus verloren geht in einer Zeit des erneuten Säbelrasselns. Ich verstehe mich auch nicht einfach nur als friedensbewegt. Nein, ich bin Radikaler. Ich bin Pazifist und Romantiker, Träumer und Barde. Und ich glaube weiter an die Kraft der gewaltfreien Veränderung. Ungehorsam ist gefragt, Willi. Ungehorsam. Wir sollten Schulen des Ungehorsams gründen, um ein Gegengewicht zu schaffen gegen die Gehorsamsschulen des Militärs. Und zuallererst müssen wir Pazifistinnen uns gegen die Nebelkerzen wehren, mit denen wir täglich beschossen werden. Aber wenn sich der Nebel endlich gelichtet hat, sind wir dann auch bereit aufzustehen? Was wäre, wenn der Friede kein Wunder bräuchte, sondern eine Revolution? Ja, eine Revolution, Willi. Denn bei Heckler und Koch und Co. knallen angesichts der weltweiten Kriege doch schon die Champagnerkorken an die Lüster. Wir bräuchten wieder einen wie dich, Willi. Einen wie dich, einen, der sein Maul aufmacht und schreit, heut's mein Faschist, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Aber ich weiß, einige machen weiter, Willi. Und die werden auch mehrer werden. So wie du gesagt hast, man muss weiterkämpfen. Weiterkämpfen, auch wenn die ganze Welt einen Arsch offen hat. Gestern haben sie einen Willen erschlagen. Aber heut, aber heut, aber heut. Heut halt mal zusammen. Gestern haben sie einen Willen erschlagen. Und heut, und heut, und heut. Und heut halt mal zusammen.